Und beginnen wollen wir mit Jan Kuzier. Concertino für Posaunenquartett und Orchester, Opus 115. Thank you. Jan Kozier, Concertino für Posaunenquartett und Orchester, Opus 115. Mit Oliver Siefert, Stefan Geiger, Uwe Schrodi, Posaune, Markus Blecher, Bass, Posaune sowie dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Christoph Poppen. Als nächstes von Peter Schöbach, Verwehte Blätter, Liederzyklus nach Gedichten von Hermann Hesse. Nummer 1, Welkes Blatt. Nummer 2, November 1914, Nummer 5, Im Nebel. Wir hören Rose Bieler-Schaar, Mezzosopran und Martin Wolfrum am Klavier. Kein Baum Peter Schöbach, Verwehte Blätter, Liederzyklus nach Gedichten von Hermann Hesse. Wir hörten Rose Bieler-Schaar, Mezzosopran, und Martin Wolfrum am Klavier. Es geht weiter mit einer Komposition von Ruth Zechlin. 7 Versuche und ein Ergebnis für Saxophonquartett. Es musizieren Linda Ann Banks und John Edward Kelly, Altsaxophon, Carina Rascher, Tenorsaxophon, und Bruce Weinberger, Baritonsaxophon. Thank you. Ruth Zechlin, sieben Versuche und ein Ergebnis für Saxophonquartett. Wir hörten Linda Ann Banks und John Edward Kelly Altsaxophon, Carina Rascher Tenorsaxophon und Bruce Weinberger Baritonsaxophon. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes mit Musik von Roland Leistner-Meyer. Quintett für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violoncello. Eine Aufnahme mit Eduard Brunner, Klarinette, und dem Sinnhofer Quartett. Das sind Ingo Sinnhofer und Aldo Volpini, Violine, Roland Metzger, Viola, sowie Peter Wöbke, Violoncello. Thank you.

Thank you. Thank you.

Il

Die Sinfoniker mit einer Komposition von Max Beckschäfer, Michelangelo-Fragmente. Als nächstes hier im Programm Widmar Haader mit seiner Sonata Venatoria für Corno da Caccia und Streichorchester. Wir hören Uwe Komischke, Corno da Caccia und das Münchner Kammerorchester unter der Leitung von Hans Stadelmeier. Die vier Sätze con moto, andante, recitativo, agitato, grave und als fünfter Satz con moto. Thank you. Thank you. Sonata Venatoria für Corno da Caccia und Streichorchester von Widmer Haader. Mit Uwe Komischke, Corno da Caccia und dem Münchner Kammerorchester unter Hans Stadelmeier. Und jetzt noch im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Johannes Tonio Kreusch an der Gitarre. Thank you. Johannes Tonio Kreusch auf der Gitarre mit einer eigenen Komposition, Cantus für Gitarre Solo.